Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hi, this is Zoe Lila, and you're listening to the Sunday Eve Show on Colo Radio. Willkommen zur Sunday Eve Show am 5. Sonntag im Monat November, dem 1. Advent, also hurra, das erste Lichtlein brennt. Dabei heute Zoe Lila. Hallo an das schöne Dresden. Ich habe ja einen wunderschönen Nachmittag hier gehabt. Ich bin ja ganz begeistert von der Stadt auch. Destroy She Says, momentan aktuell auf Wack 72 zum Download verfügbar. Destroy She Says, I'm a runaway girl. Ich wollte davonrennen und alles kaputt machen. Nee, im Großen und Ganzen geht es um die Auflösung von alten Strukturen, die ja immer im Spannungsverhältnis zu Neuem stehen. Und ja, das Aufbrechen zu neuen Ufern und neuen Abenteuern. Ich würde mal behaupten wollen, dass momentan das ganze Musikbusiness bei dir ein Abenteuer ist. Ja. Ich finde es ja gut. Ich meine, Abenteuer sind schön. Ohne Abenteuer geht es im Leben nicht. Morality is a corrupted soul. Spilling desires can keep you in love. Hanging on to secrets, leaving me no escape. A confusion of senses determines my fate. Determines my fate. Determines my fate. Vorzustellen. Bei Destroy She Says war es zum Beispiel so, dass ich in meinem Büchlein den Satz Destroy She Says stehen hatte. Und als ich dann von Noah den Song bekommen habe, dachte ich so, wow, das ist der Destroy She Says. Aber ich hatte dazu ja noch keinen Text. Also es gab nur diese Zeile Destroy She Says und der Song war für mich Destroy She Says. Und dann habe ich dazu einfach ein bisschen gesungen und gejammt für mich zu Hause und dann entstanden irgendwie aus mir heraus die anderen Worte, die ich dann versucht habe, zu einem sinnbildenden Text zusammenzufassen. Morality is a corrupted soul, spinning desires can keep you in love, hanging on to secrets, leaving me no escape, a confusion of senses determines my fate, determines my fate, determines my fate, determines my fate. Determines my fate. Die Geschichte zu Gold ist eigentlich ganz spannend. Ich stand in Kommunikation mit Prince Po von Organized Confusion und wir hatten den großen Plan zusammen einen Song aufzunehmen, beziehungsweise den haben wir natürlich immer noch, der steht nach wie vor im Raum. Ich bin dann ganz enthusiastisch zu DJ Skywax ins Studio gerannt und meinte, wir müssen jetzt unbedingt einen Track produzieren für Prince Po. Dann war einfach die Idee, dass ich halt so den Refrain singe quasi. Irgendwann ist dann aber auch dieser Rap-Part entstanden und ich habe den einfach nur so im Studio mal so nebenbei kurz eingesungen und mir war das selbst im Studio eigentlich schon ganz unangenehm, dass ich jetzt rappe sozusagen. DJ Skywax fand es dann aber ganz cool und hat es auch drin gelassen und ich habe dann für Prince Po habe ich dann zwei Versionen gekriegt, eine nur mit meinem Refrain und der Rest wurde quasi blank gelassen, also offen gelassen, damit Prince Po da was drauf rappen kann und der andere Track, den ich mitbekommen habe, war eben, dass man ihm beides schickt und damit er mal die Atmosphäre von dem Song irgendwie mitbekommen kann. So. Prince Po fand dann die zweite Variante, wo ich beides gemacht habe, so toll und meinte, er kann dem Song jetzt wirklich nichts hinzufügen und er möchte unbedingt, dass der Track so bleibt, wie er ist. Is laid out, sick to be cursed. Now you get played out. Wanna know who I am? Better taste my name. Hit to fame, defining my own game. There ain't no labels to describe. Mashing up styles, I'm busting the hype. Listen when I speak, it is unique. Straight street, blueprint deep. Dig it, I'm a product of my own. Keep the shit you spit or you're going down. My lips, feel my body's heat. Be my lover and discover my heartbeat. was ich an Gold auch gut finde, ist, dass er thematisiert, dass ich mich eben nicht labeln lassen möchte und dass ich einfach in keine Schublade mich stecken lassen möchte und dass ich einfach das sage und mache, was ich möchte, sowohl musikalisch auch als Mensch. Thema Zusammenarbeit greife ich doch das gleich auf, denn es war ja nicht nur ein Pianist, sondern auch mehrere Produzenten, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ja, mit Noah Felk arbeite ich aktuell zusammen und von Noah Felk ist auch Destroy She Says und Departing Myself, beide auf der Queendom Come drauf. Und ja, das sind die aktuellen Songs und die sind auch wirklich ganz frisch und neu, also die sind ganz... Das sind ganz frische Texte, die ich spontan auf Noahs Tracks drauf geschrieben habe und wir die dann auch zusammen aufgenommen haben. Bei DJ Skywax ist es ein bisschen unterschiedlich gewesen. Da sind auch verschiedene Songs von DJ Skywax eben auf der Queendom Come drauf. Und da war es durchaus so, dass ich schon teilweise mit anderen Produzenten oder Musikern in New York angefangen hatte, an den Songs zu arbeiten. Teilweise Texte schon Jahre zuvor geschrieben hatte, indem ich vielleicht einfach nur mal mit einem Gitarristen ein bisschen gejammt habe oder so und dann einfach bei DJ Skywax im Studio versucht habe, das nochmal im aktuellen Zustand oder in der aktuellen Stimmung und vom aktuellen Gefühl her nochmal neu umzusetzen. Wie läuft eigentlich so eine Produktion ab? Gehst du mit der Idee zu deinem Produzenten oder schreibst du das erstmal auf und ihr habt feste Termine im Studio? Wie ist denn generell so die Arbeitsweise bei dir? Ich habe da einen sehr spielerischen Ansatz. Ich spiele einfach sehr gerne mit Musik und Musikern. Habe dadurch auch in meiner Vergangenheit viele Songs teilweise erarbeitet, nur mit einem Pianisten oder nur mit einem Bassisten oder nur mit einem ganz, ganz simplen Beat. Und habe da einfach erstmal ein bisschen rumgespielt mit und dann später hat sich das zu einem Song entwickelt und ich denke, so arbeite ich eigentlich auch generell. Also ich habe auch eine sehr große Liebe für die englische Sprache und für Phrasierungen, Sätze und Wörter an sich und ich habe da so mein Büchlein und da schreibe ich auch immer fleißig schöne Sätze und Wörter rein, die mich bewegen und die für mich ausdrucksstark sind. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann einfach irgendeinen Beat höre und dazu mir dann irgendwelche, mein Büchlein aufschlag und irgendwelche Sätze dann spontan dazu passen und ich dann anfange, einen kompletten Song einfach zu dem Beat zu schreiben. Und dann ist da aber auch manchmal noch gar nichts anderes als wirklich nur dieser Beat. Und dann gehe ich zu DJ Skywax oder nur einen Takt oder nur eine Idee von einer Melodie und dann gehe ich zu DJ Skywax mit diesem Text und der Idee von Melodie oder zumindest Takt oder ja, Schnelligkeit vom Song. Manchmal auch einfach nur in Anlehnung an den und den Song oder die und die Künstlerin. Und dann versuchen wir da zusammen einen Song zu improvisieren. Und das ist dann eigentlich immer sehr spannend. Den Prozess liebe ich sehr, wenn dann aus dem Nichts plötzlich so der Song entsteht, den ich eigentlich im Kopf habe als Vision. Ghost Love ist ein klassisches Beispiel für so einen Layer-Song, also dass immer verschiedene Schichten dazu kamen. Da hatte ich zum Beispiel wirklich nur so einen kleinen Grundbeat und eine Melodie im Kopf vom Refrain. Da sind wir auch so vorgegangen, dass wir den Song auch hin und wieder einfach mal ein paar Monate liegen lassen haben und da gar nicht mehr dran rumgemacht haben und dann plötzlich mit neuem Enthusiasmus zurückgekehrt sind und ich zwischenrein irgendwelche neuen Inspirationen hatte für den Song und wir dann den fertiggestellt haben. Aber das ist wirklich so ein Prozesssong gewesen, muss ich sagen. Der war einfach nie so richtig rund und stimmig, was er jetzt durchaus geworden ist, finde ich. Ghost Love ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 Jahre alt. One day I know you love me. One day you will remind me of the love I once felt. They will come true. I know that day you love me, giving up all temptations for me. From that day on we'll be together, walking hand in hand forever. Isn't it good, oh so good? Isn't it fine, oh so fine? for my flow and feel my heat. Watch out, cause I am at your speed. Let me touch your soul and roll together. I am gonna play you as wild as ever. Open up your heart and let me come to you. Open up and make that dream come true. Let me touch your soul and slide together into a love that's meant forever. Gave birth to a ghost lover. Gave birth to a dream. I don't care if I'm talking to shadows, because nothing's what it seems. Isn't it good? Oh, so good. Isn't it fine? Oh, so fine. Isn't it madness? One day you will be mine. Isn't it good? Oh, so good. Isn't it fine? Oh, so fine. Isn't it madness? One day you will be mine. Watch out for my flow. Feel my heat, watch out, cause I am at your speed. Let me touch your soul and roll together. I am gonna play you as wild as ever. Open up your heart and let me come to you. Open up and make that dream come true. Let me touch your soul and slide together into a love that's meant forever. To a ghost lover, gave birth to a dream. I don't care if I'm talking to shadows, because nothing's what it seems. Share my life with me. Share my life with me. Share, share, share, share, share my life with me. Für die Hörer, die da jetzt auch finden, dass das i-Tüpfelchen da ist, wo kann man denn deine älteren Tracks downloaden? Das wird sich dann noch finden und ich werde alle Hörer auf dem Laufenden halten. Jetzt kommt erstmal die EP raus. Departing Myself ist ein Liebeslied und handelt davon, wie man sich selber manchmal verlässt in der Liebe, beziehungsweise sich selber gerne mal in der Liebe verliert. Und wie ich ja gerade schon unbewusst gesagt habe, gerne mal, macht man das natürlich auch gerne, aber manchmal kann das einem ja auch zum Verhängnis werden. Und ja, hört ihn euch einfach an und schaut, was er mit euch macht. Victory betrunken. Betrunken sind wir nicht. Warst du es damals? Sie ist trunken. War ich schon manchmal in meinem Leben, ja. Ich muss sagen, das war auch wieder wie bei The Stride She Says, das Drunk with Victory. Also entweder habe ich mir das selber zusammengebastelt oder ich habe es mal irgendwo gelesen, keine Ahnung. Jedenfalls hat mich der Satz fasziniert und aus diesem Satz ist dann auch wieder mein ganzer Song entstanden. Drunk with Victory ist einer meiner ersten Songs, die ich jemals aufgenommen habe. Und zwar mit dem Bassisten von IMX, Dean Rosenzweig. Und IMX ist der damalige Sneaker Pimps-Sänger, Chris Corner. Dean Rosenzweig ist der Bassist, wie gesagt, der aber auch selber an Musikprojekten arbeitet. Und mit dem habe ich den Song zusammen aufgenommen. Ich liebe den Song nach wie vor, da es natürlich auch einer meiner ersten ist, aber weil er auch sehr intensiv ist, finde ich. Bridges ist auf jeden Fall ein Song, der in New York angefangen hat. Den hatte ich in New York geschrieben und habe den dann aber mit DJ Skyrex in Berlin fertig produziert. Der handelt davon, alte Brücken niederzubrennen, die einen mit Altem verbinden, das einen daran hindert, weiterzugehen und Neues zu erforschen und auszuprobieren. Begin a journey without return. All the bridges need to be burned. Sometimes it's good to run away. If there is nothing worth to stay. Dying to leave, dying to love. It's in my flesh and blood that I'm dripping. Schönes Video von Tom Pix, das wir in Kroatien gedreht haben, in Zadar, wo meine Mama herkommt. Deine Produzenten oder Mitstreiter oder Co-Autoren, wie man sagen möchte, kennen. Gehst du gezielt auf die Leute zu oder ist es wirklich, dass man sich hier und da trifft, über Musik redet und feststellt, hoch, man schwebt auf einer Welle und möchte zusammen was probieren? Nee, ich glaube, da bin ich schon echt sehr wild. Ich bin da sehr experimentierfreudig und sehr vorneweg und immer, ich liebe einfach die Musik so sehr, dass ich die eigentlich schon meistens thematisiere. Das kann dann den Leuten vielleicht auch mal auf die Nerven gehen, weil es für mich dann meistens nichts anderes gibt. Also nicht, dass es nichts anderes gibt, es lässt sich ja in alle Bereiche mit ausweiten, das Thema, aber im Großen und Ganzen ist es einfach meine Leidenschaft und ich kann das auch nicht für mich behalten oder so. Ich gehe eigentlich überall hin und wenn ich irgendwo einen Musiker treffe oder so, dann quatsche ich den auch gleich zu, was er so macht und will auch, dass er meine Sachen hört. Und ich bin da schon total, ich presche da voll nach vorne. Siehst du für die Zukunft kommerzielle Nutzung aus? Oder ist momentan nur mit deiner EP, wenn du etwas danach kommen mag, erstmal nur Creative Commons, bis eine gewisse Größe erreicht ist und du sagst, so jetzt soll es der Zweig werden in meinem Leben, mit dem ich mein Leben finanziere? Also ich glaube, dass die Zukunft tatsächlich im Creative Commons Bereich liegt, daran glaube ich mittlerweile sehr. Also innerhalb von 3 Wochen hatte ich schon 2000 Downloads von der Single auf REC 72 zum Beispiel und es wird immer mehr und mehr und also ich denke, heutzutage kaufen sich nun mal wirklich die wenigsten Leute tatsächlich noch Musik. Die meisten laden sich's ohnehin im Netz runter und ich finde die Idee, das jetzt einfach offiziell zu machen und sich einfach dem Zeitgeist zu verpflichten, beziehungsweise es ist jetzt keine Verpflichtung, ich sehe es eigentlich als großes Geschenk. Also ich bin unheimlich glücklich dafür, dass es über Creative Commons so eine Plattform möglich ist, dass man ganz viele Menschen erreichen kann und denen das, was man liebt, einfach als Geschenk geben kann. Im Moment geht es eh darum, sich einfach zu positionieren, den Leuten überhaupt erstmal Hallo zu sagen. Und das kann man darüber ja hervorragend. Und ich möchte einfach ganz, ganz viele Menschen damit erreichen können und das ist einfach ein super Kanal, den man nutzen kann. Und ich muss aber auch sagen, was es mit einem macht, ist auch, ich war zum Beispiel zu meinen Anfängen teilweise auch gehemmt und blockiert, wenn ich irgendwas aufgenommen hatte und es dann irgendjemandem geben wollte zum Anhören, sei es ein DJ oder irgendein Produzent, mit dem ich arbeiten wollte oder so, war ich dann auch teilweise blockiert, weil ich dachte so, was passiert damit? Das ist jetzt gar nicht geschützt. Wenn ich das ihm jetzt schicke, wird er das vervielfältigen? Wie sind meine eigenen Rechte? Und so weiter und so fort. Und irgendwo ist man dann auch ein bisschen gehemmt und verliert auch ein bisschen das Spiel. Spielerische. Und jetzt zum Beispiel bei der EP Queendom Come ist es das Schöne, dass ich Songs, die ich irgendwie sonst 100-mal hin und her überlegt hätte, sind sie wirklich gut genug für, also zum schon rausbringen oder noch nicht. Also es nimmt auch dieses Offizielle weg, man ist da spielerischer im Rausgeben irgendwo, und das finde ich für Kunst, dass das ein sehr wichtiger Ansatz, dass man sich nicht permanent selber zensiert und ist dadurch spontaner und lebendiger, finde ich, authentischer. Song, und den habe ich mit meinem Pianisten Matthew Hutchinson aufgenommen, und ja, wir haben zusammen an einem Jazzprogramm gearbeitet und wollten das dann auch immer aufführen. Es hat genau zu einer Aufführung sind wir gekommen, im Rosa Caletta in Kreuzberg, und danach musste Matthew leider wieder zurück nach New York, und unser Jazzprogramm schlummert nach wie vor so vor sich hin, aber das ist auf jeden Fall eine Aufnahme davon. I be headed for the blues crawl in my door. Now or Never ist auch nochmal ein Song mit Matthew Hutchinson, und das Spannende daran ist jetzt, dass es eben kein Billie Holiday Song ist, sondern ein Suzy Lela Song. Den haben wir dann tatsächlich, das war dann quasi ein Produkt aus unseren Jazz Sessions, wo wir einfach gesagt haben so, hey, das ist jetzt unsere Improvisation und das ist jetzt unser Song, und da haben wir einfach nur so ein bisschen rumgejammt und ich habe einen Text dazu geschrieben, und ja, dann ist Now or Never entstanden. Miss looking into the depth of you. Eyes still feeling the love is calling, to open up and stay. What is it you're waiting for? Do you think I'll be here tomorrow? Rest a nerve and come back to me. Geht es in dem Lied darum, jemandem innerlich sehr, sehr nahe zu stehen, obwohl man von den äußeren Strukturen her zwangsläufig getrennt ist. Ja, kennen bestimmt viele von euch da draußen auch. Aber ein sehr leidenschaftlicher Song, würde ich sagen. Somehow you are close and still so far. Being stuck here feels like being in war. Night grows cold, I am lost in space. Paralyzed, feeling like someone else. Longing for you, not knowing what to do. Wanting to be next to you. I wish you could just once again open up the world in front of me. Could just once again open up and set me free. Born and reborn in the waves of our nights. Through you my wildest lies became disguise. I can still hear the echoes of your trembling voice. despite the silence, which ain't given me no choice. Despite this silence, which ain't given me no choice, I wish you could just once again open up the world in front of me. I wish you could just once again open up and set me free. Somehow you are close and still so far. Being stuck here feels like being in war. Night grows cold, I am lost in space. Paralyzed, feeling like someone else. Longing for you, not knowing what to do. Wanting to be next to you. I wish could just once again open up the world in front of me. Could just once again open up and set me free. Klatsch und Tratsch. Das Schöne war, dass ich Amanda Blank gelesen habe, die mir auch sehr gut gefällt. Sprich, wenn du schon verglichen wirst mit derartigen Künstlern, die jetzt halt so durchstarten, weil sie eben individuell sind, beziehungsweise auch machen, was sie wollen, dann ist es ein sehr gutes Image, beziehungsweise sollte eigentlich auch so eine Laudatio an die Gesellschaft sein, dass man sich doch nie irgendwo in Schubladen pressen lässt, sondern tut, worauf man Lust hat, in gewissen Grenzen, beziehungsweise sein Wesen auslebt. Sich kennenlernt, feststellt, was man will und das dann auch macht, weil nur so wird man glücklich, denke ich. Ja, ich finde, dass Selbstverwirklichung auch immer viel mit Selbstfindung zu tun hat. Und ich finde, dieser Findungsprozess, der sollte ja auch nicht an einem bestimmten Punkt einfach aufhören. Ich denke, sein ganzes Leben lang ist man auf der Suche nach etwas und besonders nach sich selber. Und insofern ist die Selbstverwirklichung eher auch flexibel. Als ich gelesen habe, wie du angefangen hast, dass es eigentlich weniger musikalisch war, sondern tänzerisch, was natürlich auch mit Musik verbunden ist, weil ohne Musik doch wenig Tanz umsetzbar ist oder stattfindet. Aber das stimmt mit dem Tanzansatz, das stimmt. Also eigentlich wollte ich immer Tänzerin werden und hatte dann aber Probleme mit meinen Knien. Also als ich nicht mehr professionell tanzen konnte, haben die dann am Theater eben auch eine Schauspielerin gesucht, die tanzen kann und spielen. Und dann bin ich da so ein bisschen reingeschlettert in die Liebe für die Schauspielerei und habe dann auch in Berlin und in New York eben Schauspiel studiert, auch am Lee Strasberg Theater Institut. Ich sag mal, du wärst nicht die erste Schauspielerin, die in der Musik Erfolge feiert, beziehungsweise andersrum als große Musikerin ins Schauspiel geht. Haben mir andere vorgemacht. Von daher hast du ja die Basics schon inne. Und ich finde auch, gerade wenn man Videos dreht, dass man eine gewisse schauspielerische Ausbildung mitbringt, ein großer Vorteil ist. Ja, das war natürlich auch der große Spaß. Und es ist natürlich auch nach wie vor mit tompics.com, mit dem ich ja zusammenarbeite, wenn es um die Visualisierung von Zoe Lila geht. Und tompics ist ja ein Kunstfotograf, der aber auch sehr schöne Musikvideos und Videos macht. Und das war natürlich von Anfang an, von der ersten Begegnung an, war das so unsere große Freude, die beiden Leidenschaften zusammenzubringen. tompics.com. Wobei man sollte sagen, Pix mit G, mehr oder weniger dein Art Director, jener welcher, der sich um die komplette Zoe Lila Visualisierung kümmert, beziehungsweise mit dem du eben auch dieses Image erstellt hast und momentan auch ausbaust. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass tompics unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass ich mich für Creative Commons entschieden habe. Also er hat mich darauf gestoßen, da Marco von Rec 72 sein Freund ist und wir dann einfach Ideen alle gemeinsam geteilt haben und dann die Vision immer größer und größer geworden ist und wir dann für uns entschlossen haben, wow, wir wollen alle den Weg gemeinsam gehen. Also Lost in Your Lies, der ist jetzt in New York aufgenommen worden mit Ted Burkey von Etro Anime. Der wurde einfach nur an einem Nachmittag mal schnell eingesungen, zwischen Tür und Angel. Es war eine super schnelle Produktion, das wurde dann auch noch am selben Tag abgeschlossen. Es ist, wie gesagt, auch einer meiner älteren Lieder und hat so ein bisschen was Düsteres, was ich da aber auch ganz charmant finde. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ist ja wohl, liegt ja wohl auf der Hand. Es geht ums Spielen. Beim Schreiben hatte ich immer so die Idee im Kopf, hey, lass uns einfach miteinander spielen und Spaß haben, tanzen. Don't fuck up my plans, I wanna play with you. Step up in my game and do what I do. Get gone. Player. Is she playing or really after me? Come down, boy, and chill. Tell you the real. You will never get to know how I truly feel. If you can't go where I want you to go, keep up with my balance and catch my flow. We will seal the deal and battle for real. We'll get high as Spitfire and keep it extreme. Thema Live-Auftritte. Reden wir doch mal kurz darüber, ob du mit Band spielst oder als Solokünstlerin auf deine Tracks singst. Wie schaut denn da die Umsetzung aus? So ungern ich mich jetzt hier auch ständig wiederhole, muss ich das jetzt an der Stelle trotzdem nochmal sagen, dass ich auch da sehr experimentierfreudig bin und viele verschiedene Formate ausprobiert habe und auch noch weiterhin werde. Und also ich habe schon mit einer kompletten Band meine Musik umgesetzt. Dann angefangen hat es nur mit einem DJ und später kamen verschiedene Instrumente dazu. Die wurden quasi nur hinzugefügt. Wir haben verschiedene Spuren aus den Tracks rausgenommen und dann haben die dazu improvisiert oder dazu gespielt. Und der DJ war aber quasi noch immer so ein bisschen im Hintergrund. Dann hatte ich mich ja ganz gelöst mit dieser Band. Dann gab es überhaupt keinen DJ. Und mittlerweile, den letzten Gig, den habe ich dann wieder nur mit DJ gemacht. Den nächsten Gig im Zapata werde ich auch nur mit DJ machen und da will ich mich aber nicht festlegen. Also es gibt nach wie vor verschiedenste Formate und das kann man dann auch sehen, auf, mit wem ich dann auftrete. Aber was die Musik angeht, ich glaube, ich bin da einfach so hungrig, dass mich dieser Hunger immer ganz nach vorne treibt. Also ich muss da immer irgendwie, das war dann auch in New York so, also ich habe ganz, ganz wild immer irgendwelche Leute angequatscht und hey, darf ich mal, dann können wir vielleicht mal auch was aufnehmen und irgendwelche Leute gefragt, die irgendwen kennt, der vielleicht jemanden kennt und dann an irgendwelche Kontakte rangekommen und manchmal hat man auch wirklich nur so diese, wie Eminem so schön singt, nur diese eine Chance und genau da muss man sich dann auch behaupten und ich glaube, darin bin ich gut. Also ich glaube, wenn es drauf ankommt, bin ich gut zu improvisieren und dann auch richtig 100% zu geben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich wahrscheinlich auch bei Live-Auftritten ausmacht. Weil da hat man auch so eine gewisse Risikosituation. Da muss man ja auch dann wirklich alles geben. Und man hat einfach nur diese eine Chance, Leute jetzt zu greifen, die in dem Raum sind. Und ich glaube, da kommt so ein riesen Energieschwall in mir hoch, der dann auch raus muss. Und ich glaube, da kann ich dann intensiv werden. Wie zum Beispiel der 13. Dezember im Café Zapata in Berlin. Ganz wichtig, alle Berliner hinhören und vorbeischauen. Wobei letztendlich muss ich auch gestehen, bei Zoe Lila war es die Stimme, die hängt bleibt, die einfach ja, großartig ist. Deine Stimme, die dann dort live performt. Vielen Dank, ich freue mich auch total und danke für deine Komplimente. Und jetzt hast du auch nochmal das Wort performen benutzt. Santo Go zum Beispiel hat einen Song gemacht, entweder heißt er I'm a Performer oder sie singt I'm a Performer, unter anderem auch Creator. Jetzt mal abgesehen vom Creator benutzt sie das Wort Performer und was die Live-Auftritte angeht, so sehe ich mich ja doch in erster Linie schon nach wie vor auch als Performer. Also ich habe den Tanz und die Schauspielerei in mir und deshalb fühle ich mich auch rundum wohl, ohne jetzt eine komplette Band zu haben, weil ich dann einfach weiß, so, ja, das ist jetzt eine Performance, das Ganze. Und das kann ich auch mit mir selber fühlen. What a Difference ist auch ein alter Jazzklassiker. Und den haben aber schon so viele Jazzgrößen gesungen, dass ich jetzt gar nicht mehr sicher bin. Ich denke, Ella Fitzgerald hat den gesungen, wenn nicht sogar auch Billie Holiday, aber ich kann jetzt auch völlig falsch liegen. Ich weiß nur, dass es ein alter Jazzklassiker ist. What a Difference a Day Makes. Jedenfalls ist das meine Hip-Hop-Adaption. Wenn das denn Hip-Hop sein soll, aber die Idee war einfach, das Ding völlig auseinanderzureißen und da was ganz Neues draus zu machen. Es ist anders und ich denke, der Track macht Spaß. there's a rainbow before me. The skies above can't restore me. Since that moment of bliss, that thrilling kiss has brought the sun where there used to be rain. There's a rainbow before me, the skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss has brought the sun where there used to be rain. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I am a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were, since you said you were mine. Since you said you were, said you said you were mine. What a, what a, what a, what a, what a difference that day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. Soul Explosion ist sehr minimalistisch und baut sich auf bis zum Ende des Songs, wo der Song dann eigentlich explodiert, wie es auch im Titel so schön heißt, Soul Explosion. Das ist ein Song, der ist erstmal ein bisschen sphärischer und ruhiger und live hat er aber auch nochmal eine ganz andere Intensität, finde ich. Also nicht, dass er jetzt bei der Aufnahme nicht auch seine Intensität hat, aber er ist kein Vergleich zu Live-Auftritten, finde ich. Also bei Live-Auftritten kommt die Tatsache, dass sich der Song so steigert, baut sich einfach eine super Spannung zum Ende hin auf, die dann einfach in den Chören explodiert am Ende, diese Soul-Explosion-Chöre. I'm sitting on the cloud. Das Ende. Ja, ich denke auch ein tolles Ende für unsere Show. An dieser Stelle mein Dank, dass du da warst, hier im schönen Dresden. Erstmal danke ich dir natürlich, Rick, für das tolle Interview und für die Möglichkeit. Und ansonsten grüße ich alle da draußen und freue mich natürlich über Downloads auf Rec 72. Und am 30. November kommt ja auch dann die ganze EP raus, die man sich dann auch komplett runterladen kann. Und es freut mich natürlich über jeden Einzelnen, der sich das runterlädt und anhört und der daran Gefallen findet. Ja, ladet runter, so viel ihr möchtet. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns dann mal irgendwann auf einem Konzert von mir. Schluss.